Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. Hola! Hallo auch. Was war das denn? Der Beginn einer großen Liebe. Vielleicht. Denn schon mancher Flirt hat auf Spanisch angefangen. Du meinst, auf schlechtem Spanisch? Vielleicht nicht das Beste. Aber wenn mehr daraus wird, kann ich ja vielleicht noch üben. Bestimmt. Denn jede fremde Sprache ist auch immer eine Chance für die Liebe. Und jede neue Liebe vielleicht ja auch eine Chance für die Sprache. Michael Brun aus den USA hat seine Liebe gefunden. Es ist der Stadtteil Berlin-Friedrichshain. Für ihn passt das Leben dort viel besser als in seiner Heimat, den USA. Was genau gefällt dem Amerikaner in Berlin? Thilo Schmidt hat ihn getroffen. Planen Sie ein Date? Ganz egal, ob auf Deutsch oder einer anderen Sprache? Vor dem nächsten Kennenlernen wollen Sie vielleicht noch einmal zum Friseur oder der Friseurin. Was gibt es dort zu sehen, wenn es für Sie vom Haarewaschen zum Schneiden geht? Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio. Zum Start drei Texte über Autos, Musik und Schiffe. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Text 1. Wie lange kann jemand aus der Ukraine im Land registriert sein, ohne sein Auto neu zu registrieren? Kennzeichen jetzt ändern. Für die Autos von Menschen aus der Ukraine hat es in Deutschland eine spezielle Norm gegeben. Sie durften ihre alten Kennzeichen behalten. Ab dem 1. April sind diese aber nicht mehr erlaubt. Das gilt für länger als ein Jahr im Land gemeldete Ukrainerinnen und Ukrainer. Sie müssen ihr Auto bis dahin ummelden. Wie lange kann jemand aus der Ukraine im Land registriert sein, ohne sein Auto neu zu registrieren? Für Menschen aus der Ukraine gilt ab April, wer länger als ein Jahr im Land gemeldet ist, muss auch sein Auto bis dahin ummelden. Text 2. Wie viel Prozent der Käuferinnen und Käufer von Vinyl haben ihre Musik gerne in Form von physischen Medien? Berlin wird Vinylmetropole. Vinylschallplatten haben viel erlebt. Tot waren sie auch schon. Das hat man in den 90er Jahren noch geglaubt, als die Kompaktdisc zum dominanten Audiomedium wurde. Aber dann hat in den letzten Jahren der neue Vinylboom begonnen. Als Kontrast zum Streaming auf Plattformen wie Spotify und Apple Music haben Musikfans die Schallplatte wiederentdeckt. Ich mag es, physische Musik zu besitzen, sagen 49% ihrer Käuferinnen und Käufer in einer Untersuchung der International Federation of the Phonographic Industry. Speziell in der Pandemie ist das Interesse an Schallplatten größer geworden und mit ihm die Zahl der verkauften Exemplare. Im Jahr 2021 waren es laut Bundesverband Musikindustrie 4,5 Millionen, 2022 noch 4,3 Millionen, 2012 eine Million. Da ist es keine Überraschung, dass in den letzten Jahren mehrere Plattenpresswerke im Land eröffnet haben. Manche Musikexpertinnen sagen aber, dass der Vinylboom jetzt sein Plateau erreicht hat. In Berlin ist man trotzdem optimistisch. Jetzt hat dort ein zweites Presswerk eröffnet. Sicher ist eines: Tot ist Vinyl noch lange nicht. Wie viel Prozent der Käuferinnen und Käufer von Vinyl haben ihre Musik gerne in Form von physischen Medien? 49% der Käuferinnen und Käufer von Vinyl sagen, ich mag es, physische Musik zu besitzen. Text 3. Wie viele Personen hatten auf dem Schiff maximal Platz? Komplexe Aktion. Seit 1933 liegt die Sentis vor dem Schweizer Ort Romanshorn auf dem Grund des Bodensees. Das 48 Meter lange Schiff hat mehr als 40 Jahre lang bis zu 400 Passagierinnen und Passagiere transportiert. Als es zu alt war, hat man die Sentis versenkt. Das war die billigste Methode. Aber jetzt will ein Verein das Schiff wieder aus dem Wasser holen. Die Aktion ist komplex. Spezielle Hebesäcke sollen das Schiff in 210 Metern Tiefe auf eine Plattform heben. In circa 12 Metern Tiefe will der Verein das Schiff dann ans Ufer bringen und dort komplett aus dem Wasser holen. Danach will er die Titanic vom Bodensee in einer Ausstellung zeigen. Wie viele Personen hatten auf dem Schiff maximal Platz? Bis zu 400 Passagierinnen und Passagiere hat das Schiff 40 Jahre lang transportiert. Zwei Kulturen, eine Liebe. Diese Konstellation ist in Deutschland immer öfter Realität. Aber nicht jede binationale Liebe beginnt im Zentrum Europas. Oft hat sie im Ausland ihren Anfang und erst später ist Deutschland das Liebesziel. Denn für beide wird klar, dort können sie am besten zusammen sein. Einfach ist es am Ende vielleicht nicht. Wie kann das trotzdem gut gehen? Bei einer Reise in andere Länder kann man auch mal in ein Fettnäpfchen treten, also spontan etwas Dummes oder Falsches sagen. Aber auch das muss einer Liebe nicht im Weg stehen. Hören Sie diese Wörter zum Kennenlernen und wiederholen Sie sie nach dem Signal. Danach hören Sie die Erklärungen. Die Verwirrung. Verwirrung gibt es, wenn man etwas nicht richtig versteht und deshalb unsicher ist. Man sagt dann auch, ich bin verwirrt. Zweisprachig aufwachsen. Wer zwei Sprachen wie eine Muttersprache spricht, ist zweisprachig. Hat man beide Sprachen schon als Kind gelernt, ist man zweisprachig aufgewachsen. Jemanden ansprechen. Das bedeutet, zu einer Person gehen, mit ihr sprechen und so den Kontakt mit ihr starten. Den ersten Schritt machen. Sie finden jemanden interessant, aber er oder sie spricht sie nicht an. Na, dann los. Werden Sie aktiv und machen Sie den Anfang, also den ersten Schritt. Jemandem auffallen. Eine unbekannte Person kommt in ihre Nähe und sie schauen nur noch sie an, weil sie sie interessant finden, dann ist sie ihnen aufgefallen. Jojo macht Urlaub in einem Resorthotel im mexikanischen Cancun. Dort lernt sie Luis kennen. Hola, ¿cómo estás? Mir geht es gut. Und dir? Huch, du sprichst Deutsch? Naja, du sprichst ja auch Deutsch, oder? Entschuldige bitte, das sollte gar nicht unhöflich von mir sein. Ich dachte, du bist Mexikaner. Ich bin auch Mexikaner. Oh Mann, noch ein Fettnäpfchen. Alles gut, ich verstehe deine Verwirrung. Wir sind in Mexiko, ich sehe auch aus wie ein Mexikaner und arbeite hier. Und dann spreche ich Deutsch ohne Akzent. Ja, genau, das geht gar nicht. Ich bitte um Entschuldigung. Meine Großmutter ist Deutsche und ich bin hier in Cancun zweisprachig aufgewachsen. Ah, das erklärt meine Verwirrung. Es freut mich, dass wir der Verwirrung ein Ende machen konnten. Was kann ich denn jetzt für dich tun? Was du für mich tun kannst? Naja, du hast mich auf sehr schlechtem Spanisch angesprochen. Schon vergessen? Oh, ach ja, ich... Ich... wollte dich einfach kennenlernen. Ich finde dich irgendwie interessant. Oha, du bist direkt. Zu direkt? Nein, überhaupt nicht. Mir gefällt das total. Meistens machen ja doch dann immer noch die Männer den ersten Schritt. Aber so finde ich es auch mal schön. Und dann möchte ich auch direkt sein. Du bist mir schon aufgefallen, als du in den Club gekommen bist. Dann darf ich dich vielleicht direkt zu einem Drink einladen? Eigentlich arbeite ich ja noch. Aber warte. Tja, jetzt habe ich Feierabend. Das gefällt mir. Haben Sie gut aufgepasst? Hören Sie jetzt ein paar Aussagen zum Dialog. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Reagieren Sie nach dem Signal. Aussage 1. Jojo ist zweisprachig aufgewachsen. Falsch. Luis ist zweisprachig aufgewachsen. Aussage 2. Luis Großmutter ist Mexikanerin. Falsch. Sie ist Deutsche. Aussage 3. Jojo lädt Luis zu einem Getränk ein. Richtig. Auch wenn man es nicht geplant hat, verlieben kann man sich überall. Hören Sie diese Wörter rund um Beziehungen und wiederholen Sie sie nach dem Signal. Sich Hals über Kopf verlieben. Wer sich Hals über Kopf verliebt, tut das ganz plötzlich und ohne lange zu überlegen. Es ist uns ernst mit. Es ist Ihnen ernst mit Ihrer neuen Beziehung? Dann ist sie Ihnen sehr wichtig. Sich einig sein. Zwei, die sich einig sind, haben die gleiche Meinung. Die Fernbeziehung. In einer Fernbeziehung leben beide Partner an unterschiedlichen Orten. Die räumliche Nähe. Räumlich bedeutet hier auch geografisch. Und Nähe ist das Gegenteil von Distanz. Die Vorfreude. Die Vorfreude ist die Freude auf ein Ereignis in der Zukunft. Vorfreude ist die schönste Freude, sagt man im Deutschen. Jojo erzählt Jill in der Scheinwerferstraße von Luis. Tja, und so haben Luis und ich uns kennengelernt. Wow, was für eine Geschichte, ich kann es kaum glauben. Du meinst, dass er jetzt zu mir nach Deutschland kommt? Nein, dass wir am letzten Valentinstag noch gesagt haben, man muss auch mal mit sich selbst in einer Beziehung sein, als Single. Ich war richtig stolz auf dich, dass du auf meinen Ratschlag gehört hast und ein paar Monate später fliegst du um die halbe Welt, um dich Hals über Kopf zu verlieben. Was soll ich sagen? So hatte ich das natürlich nicht geplant. Ach, ich mache auch nur Spaß. Ich freue mich doch total für euch. Das erklärt natürlich auch, warum ich dich in letzter Zeit so wenig gesehen habe. Ja, ich konnte Luis im Herbst noch einmal länger besuchen. Und da haben wir wirklich gemerkt, es ist uns beiden ernst mit unserer Beziehung. Und wir waren uns auch einig, wir wollen nicht für immer eine Fernbeziehung haben. Das glaube ich dir sofort. Ich hatte nur eine einzige Fernbeziehung und die war leider total das Fiasko. Zu einer funktionierenden Beziehung gehört eben auch ein gemeinsamer Alltag und räumliche Nähe. Und körperliche. Du jetzt wieder. Davon kann ich nur träumen. Ich hatte schon so lange keine körperliche Nähe mehr, dass ich beim letzten Partyabend bei uns zu Hause fast mit Marco im Bett gelandet wäre. Mit Marco. Okay, entschuldige. Wir müssen uns jetzt erst um mein Problem kümmern. Problem? Ich dachte, du wärst total enthusiastisch vor Vorfreude. Bin ich ja auch. Aber ich habe eine große Sorge. Ich hoffe, das ist hier alles nicht zu deutsch für Luis. Du meinst, wir Deutschen mit unseren Regeln und alles ist so ordentlich und langweilig? Du verstehst mich. In Mexiko, an der Atlantikküste, da ist alles so voller Leben. Und ich habe Angst, dass die Ankunft hier für Luis ein ganz schöner Kulturschock wird. Dann kümmern wir uns darum, dass das nicht passiert. Wir bereiten eine total undeutsche Ankunft vor, ja? Ich helfe dir gerne. Wirklich? Ach, danke. Darauf habe ich gehofft. Und als Dankeschön stelle ich dir Louis Bruder Enzo vor. Der kommt bestimmt bald mal zu Besuch. Haben Sie den Dialog gut verstanden? Dann testen Sie nun Ihr Hörverstehen. Sie hören Fragen mit verschiedenen Optionen. Was stimmt? Reagieren Sie nach dem Signal. Frage 1. Was für Erfahrungen hat Jill mit Fernbeziehungen? Nur gute, nur schlechte oder noch gar keine Erfahrungen? Richtig ist, nur schlechte. Sie hatte bisher nur eine Fernbeziehung und die war ein Fiasko. Frage 2. Wann war Jojo zum letzten Mal länger bei Louis? Im Sommer, im Herbst oder gar nicht mehr nach ihrem Kennenlernen? Sie hat ihn im Herbst besucht. Frage 3. Wovor hat Jojo Angst? Hat sie Angst, dass ihr Spanisch zu schlecht ist, dass Louis in Deutschland einen Kulturschock bekommt oder dass sein Bruder Enzo mitkommt? Jojo hat Angst davor, dass Louis in Deutschland einen Kulturschock bekommt. Vielleicht haben Sie diese Erfahrung schon selbst gemacht. Ein Umzug in ein anderes Land kann ein kleinerer oder auch größerer Kulturschock sein. Mit manchen neuen Dingen fühlt man sich schnell wohl, an andere muss man sich erst gewöhnen. Bevor es mit unserer Geschichte weitergeht, hören Sie einige interessante Wörter rund um die Gefühle. Wiederholen Sie die Ausdrücke nach dem Signal. Sich einleben. Wer sich eingelebt hat, fühlt sich in einer neuen Umgebung schon fast so wohl wie zu Hause. Jemanden in die Arme schließen. Das ist ein anderer Ausdruck für jemanden umarmen. Mit grimmiger Miene. Das heißt ärgerlich und schlecht gelaunt. Die Miene bedeutet dabei die Mimik. Was hast du dir dabei gedacht? Dieser Ausdruck aus der Alltagssprache bedeutet, wie bist du nur auf diese Idee gekommen? Man sagt ihn meistens, wenn man sehr überrascht von einer Aktion ist oder deshalb ärgerlich ist. Und wie ist es bei Louis? Bekommt er am Ende den Kulturschock, vor dem Jojo Angst hatte? Louis erzählt seinem Bruder Enzo in einem Videocall von seiner Ankunft in Deutschland. Hola, mein Bester. So gut, dich zu sehen, auch wenn es nur auf einem Bildschirm ist. Hermanito. Ich freue mich auch richtig, dass wir sprechen können und dass die Internetverbindung so klar ist. Ich kann dich auch super sehen und verstehen. Aber Louis, jetzt erzähl, wie war deine Ankunft in Deutschland? Konntest du dich schon einleben? Wie geht es Jojo? Und ist das Essen da drüben wirklich so furchtbar, wie alle sagen? Mal langsam, mein Lieber. Wie du weißt, mag ich die deutsche Küche überraschenderweise sehr gerne. Du warst schon immer ein bisschen seltsam. Tja, seltsam ist das richtige Wort, Enzo. Die Ankunft hier war nämlich schön, aber eben auch, ja, seltsam. Oh, hast du dich nicht gut mit Jojo verstanden? Eine Beziehungskrise am ersten Tag in Deutschland wäre nicht gerade ideal. Nein, das ist es nicht. Die Ankunft am Flughafen war total schön. Ich habe mich so sehr gefreut, Jojo endlich wieder in meine Arme schließen zu können. Aber das klingt doch super. Ja, warte, ich komme noch zum seltsamen Teil. Jojo hatte eine Freundin namens Jill mit dabei. Und erst war alles noch ganz normal. Aber dann waren wir in der U-Bahn und irgendwie haben die sich so extra laut miteinander unterhalten. Alle anderen Deutschen saßen nur mit grimmiger Miene da. Später sind wir bei Rot über eine Ampel gegangen und wurden fast überfahren. und als ich völlig müde von der langen Reise in die Wohnung kam, wollten sie unbedingt noch feiern gehen, und wir waren auf einer deutschen Beachparty im Februar. Ich bin wirklich total verwirrt. Was haben die sich dabei gedacht? Luis? Ja? Jojo steht gerade hinter dir. Entschuldige, Luis. Ich habe zufällig den letzten Teil des Gesprächs mitgehört. Ich kann dir alles erklären. Ich wollte nur, dass du dich hier wohlfühlst. Aber, Schatz, ich fühle mich doch wohl, einfach weil ich bei dir bin. Enzo, tut mir leid, ich glaube, wir müssen zu einem anderen Zeitpunkt weitersprechen. Ist das okay? Na klar. Nur eine Frage hätte ich noch. Diese Jill, von der du erzählt hast, ist die im Moment Single? Üben Sie nun. Sie hören Fragen. Was wurde im Dialog dazu gesagt? Reagieren Sie nach dem Signal und sprechen Sie frei. Danach hören Sie eine Modellantwort. Aufgabe 1. Was mag Luis an Deutschland? Er mag die deutsche Küche, also das Essen. Aufgabe 2. Wie haben Jojo und Jill versucht, mit Absicht so wenig Deutsch wie möglich zu sein? Sie haben sich besonders laut in der U-Bahn unterhalten, sind über Rot gegangen und wollten nach Luis' Reise extra noch auf eine Party gehen. Herzlich willkommen zu unserer Quizshow, in der Sie Ihr Wissen unter Beweis stellen können. Heute haben wir Frau Seidel aus München bei uns. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, danke. Sind Sie bereit für die ersten Fragen? Ja, auf jeden Fall. Gut, dann starten wir gleich mit der ersten Frage. Frage 1. Wie fragt man nach der Kindheit und Jugend von jemandem? A. Wie hat er sich eingelebt? B. Wie hat er den ersten Schritt gemacht? Oder C. Wie ist er aufgewachsen? Also, wer neu an einem Ort ist, muss sich einleben. Aber das kann in jeder Lebensphase sein. Zum Beispiel, wenn man in ein neues Land geht. Und den ersten Schritt macht man normalerweise beim Flirten. Dann startet man das Gespräch. Ich sage, die Antwort ist C. Richtig. Und wie war es für Sie, Frau Seidel, in München aufzuwachsen? Es ist toll. München ist eine sehr schöne Stadt. Sie hat so viel zu bieten. Ich kann mir das vorstellen. Nun zur nächsten Frage. Frage 2. Was fehlt meistens in einer Fernbeziehung? A. Der Kulturschock? B. Die räumliche Nähe? Oder C. Die Vorfreude? Ach, eine Fernbeziehung hat auch positive Seiten. Oft ist das ja eine Beziehung zwischen Leuten aus verschiedenen Kulturen. Der Kulturschock, positiv gemeint, ist dann vielleicht Teil des Kennenlernens. Und die Vorfreude ist natürlich auch ein Teil davon. Wenn man plant, sich wiederzusehen, dann freut man sich darauf sehr. Aber ja, einen Nachteil gibt es auch. Es fehlt die räumliche Nähe. Die Antwort ist B. Richtig. Das kann ich mir gut vorstellen. Die räumliche Nähe ist in einer Beziehung sehr wichtig. Wissen Sie denn selbst, wie es ist, in einer Fernbeziehung zu sein? Ja, da habe ich schon Erfahrungen gemacht. Es ist nicht immer einfach, aber es kann auch sehr schön sein. Man lernt, sich auf andere Weise zu vertrauen und zu kommunizieren. Das ist eine gute Einstellung. Und nun zur letzten Frage. Frage 3. Was bedeutet mit schlechter Laune? Ist es A. einig, B. grimmig oder C. verwirrt? Also, da können wir uns einig sein. A ist es nicht. Das bedeutet etwas anderes. Und auch C, wenn man verwirrt ist, passt nicht zu Laune. Dann kann man vielleicht nicht klar denken oder findet die Sache etwas komisch. Wer grimmig ist, hat eine schlechte Laune. Die Antwort ist also B. Richtig. Bei schlechter Laune sind wir grimmig oder verärgert. Wie geht es Ihnen heute? Mir geht es gut. Danke. Das freut mich zu hören. Und sicher geht es Ihnen noch besser, wenn ich Ihnen sage, Sie haben gewonnen. Das waren 3 Fragen. Und Sie haben alle 3 Fragen richtig beantwortet. Herzlichen Glückwunsch. Hurra! Vielen Dank. Michael Brun kam vor 11 Jahren aus den USA nach Deutschland. Eigentlich wollte er nur 1-2 Jahre bleiben, aber das Leben in Berlin fand er viel freier. Und dann kam auch noch Trump. Thilo Schmidt hat Michael Brun getroffen und eine sehr deutsche Seite an ihm entdeckt. Man sagt ja immer, USA ist Land der Freiheit, aber hier in Berlin fühle ich mich viel freier als in den USA. Ich lebe sehr gerne hier in Friedrichshain. Also als ich nach Berlin gezogen bin, bin ich nach Friedrichshain gezogen und seitdem bin ich hier. Also es ist auch schön, weil es ist ein sehr multikultureller Bezirk. Wir gehen durch Michaels Kiez, das Samariterviertel. Michael ist im Bundesstaat Oregon geboren und aufgewachsen. Seine Mutter ist Deutsche. Und so lag der Gedanke nicht fern, das Leben in Deutschland mal auszuprobieren. Ja, einfach die Kultur hier in Friedrichshain ist sehr schön. Ich mag die Punks, ich mag die Ökos, ich mag die Vielfalt, die es hier im Kiez gibt. Michael hat in den USA studiert. In Berlin ist er Lehrer an einer Abendschule. Er unterrichtet Englisch und Geografie und in Vertretung für eine erkrankte Kollegin auch Deutsch, obwohl er das gar nicht studiert hat. Nach Berlin gekommen ist er vor 11 Jahren, als er 30 war. Am Anfang habe ich gedacht, dass ich hier nur so 1-2 Jahre in Berlin verbringe und das mal erlebe und mitnehme. Aber dann kam auch Trump und dann auch diese Bewegung von seinen Anhängern. Und das war anders als das, was ich vorher kannte. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist für Michael eher Deutschland als die USA. Und das hat auch mit der deutschen Demokratie zu tun, die er für viel demokratischer hält als die amerikanische. Zum Beispiel wegen des Verhältniswahlrechts. Das ganze Spektrum ist vertreten und jeder Wähler kann sich entscheiden, genau wo auf diesem Spektrum, also nicht genau, aber viel genauer als in den USA, wo man seine Stimme abgeben will. Auch das mit der Erst- und Zweitstimme lässt viel mehr Spielraum als dieses eine Stimme für 1 von 2 Parteien, was wir in den USA haben. Das US-amerikanische Mehrheitswahlrecht differenziert wenig. Michael stört es, dass ein Thema eine ganze Wahl entscheiden kann. Zum Beispiel die Debatte um das Recht auf Abtreibung. Und dass dadurch über vieles andere, wie das Klima und die Ökologie, gar nicht gesprochen wird. Und je länger Michael von außen auf sein Land blickt, umso richtiger erscheint ihm seine Entscheidung, in Deutschland zu leben. Gesundheitssystem und generell das soziale System hier ist viel fortschrittlicher als in den USA. Und ich merke das auch, also zum Beispiel mit der Arbeitslosigkeit und Hartz IV oder jetzt Bürgergeld. Also, dass die Leute, die keine Arbeit haben oder in ärmeren Verhältnissen leben, die werden versorgt. Und in den USA ist es nicht so. Also, da gibt es Hilfen vom Staat, aber die reichen meistens nicht aus. Und ja, das treibt die Leute in so eine Art Hoffnungslosigkeit und dann greifen sie zu den Drogen und Kriminalität. Der Trumpismus hat Michaels Entscheidung, in Deutschland zu leben, noch mehr bestätigt. Und dass es in den USA so einfach ist, die Demokratie mit demokratischen Mitteln zu bekämpfen, zum Beispiel mit einer Ausweispflicht am Wahllokal, die viele Bundesstaaten eingeführt haben. Das gibt's ja hier auch, aber in Deutschland gibt's auch generell eine Ausweispflicht. Jeder muss einen Ausweis haben. In den USA gibt's das nicht. Also Standardausweis ist ein Führerschein und wenn man kein Auto hat, braucht man keinen Führerschein und hat man dadurch auch keinen Ausweis. Und das heißt dann, die ärmeren Menschen, die kein Auto haben und keinen Ausweis, könnten dann nicht wählen gehen. Den Sturm auf das Kapitol vor 3 Jahren hat Michael live im amerikanischen Parlamentsfernsehen verfolgt. Danach musste er beobachten, dass republikanische Kongressabgeordnete stolz von sich sagten, ich war dabei. Bei demokratischen Parteien in Deutschland wäre so etwas schwer vorstellbar. Die deutsche Demokratie ist zwar nicht die älteste der Welt, aber vielleicht eine der besten. Ja, das schon. Also ich kenne nicht alle Systeme der Welt, aber also merklich besser als die amerikanische. Und die Amerikaner sind ja sehr stolz auf ihre Demokratie als eins der ersten modernen Demokratien der Welt. Aber ja, ich würde sagen, die deutsche ist dem amerikanischen System weit voraus. Und Michael, der ist nach 10 Jahren so deutsch geworden, dass er sich in ein ganz spezielles deutsches Auto verliebt hat. In das typische Auto der Deutschen Demokratischen Republik, den Trabant. Nee, als ich jünger war, sah ich immer Trabant als so ein Witz, nee, so ein kommunistisches Auto oder so, nee, das ist auch die amerikanische Propaganda. Bis er sich mal eine Woche lang einen Trabant auslieh, um einem Freund damit Berlin zu zeigen. Da war plötzlich alles anders. Er musste so ein Auto haben. Und dann fährt er weg, in seinem blauen Trabant. Der Titel eines 50 Jahre alten Films begegnet unserer Autorin Aliya Begishefa immer wieder, obwohl er grammatikalisch falsch ist. Warum mögen ihn die Deutschen so sehr? Haben Sie schon einmal den Ausdruck Angst essen Seele aufgelesen und sich gefragt, ob man eine Seele aufessen kann? Und warum das so seltsam formuliert ist? Dann sind wir schon mindestens zwei. Der Satz ist erstens grammatikalisch nicht korrekt und zweitens wird er trotzdem immer wieder mal verwendet. Ich habe mich inzwischen über seine Herkunft aufklären lassen. Angst essen Seele auf ist der Titel eines Sozialdramas von dem Regisseur Rainer Werner Fassbinder. Der Film hatte vor 50 Jahren am 5. März 1974 Premiere und bekam internationale Preise. Darin verliebt sich die ungefähr 60 Jahre alte putzende deutsche Witwe Emmy in den viel jüngeren Gastarbeiter Ali aus Marokko. Die beiden beginnen eine Beziehung, auf die viele Menschen negativ reagieren. In einer Szene erzählt Emmy Ali weinend, dass sie glücklich ist, aber Angst hat. Da antwortet Ali, der gebrochen Deutsch spricht, Angst nix gut, Angst essen Seele auf. Als Fassbinder den Film so nannte, ahnte er sicher nichts von den Konsequenzen. Der Satz wurde zum geflügelten Wort und wird bis heute gern benutzt, wenn es um den destruktiven Effekt von Angst geht. Und zur Angst haben die Deutschen eine spezielle Beziehung. Deshalb findet man den Ausdruck in verschiedenen Varianten und zu ganz unterschiedlichen Themen. Von verlorenen Fußballspielen über Covid bis zur cholerischen Chefin. Besonders beliebt ist er bei Journalisten, die ihn modifiziert für Überschriften von Artikeln benutzen. Angst essen Zinsen auf. Miete essen Seele auf. Oder Likes essen Seele auf. Ähnliches passiert auch mit anderen Filmtiteln. Aus Sergio Leones Western »Spiel mir das Lied vom Tod« kann zum Beispiel beim Fußball schon mal »Spiel mir das Lied vom Tor« werden. Übrigens hat der deutsche Filmtitel »Spiel mir das Lied vom Tod« mit dem italienischen Originaltitel »C'era una volta il West« wenig gemeinsam. Den würde man wörtlich als »Es war einmal im Westen« übersetzen. Das ist auch so ein kurioses Phänomen beim Thema Deutsche und Filmtitel, die Übersetzung. So heißt die US-Romantikkomödie Two Weeks Notice, auf Deutsch übersetzt 2 Wochen Kündigungsfrist, in deutschen Kinos Ein Chef zum Verlieben. Und der Kriegsfilm We Were Soldiers wird kreativ patriotisch übersetzt mit Wir waren Helden. Fantasie wie bei den Übersetzungen hilft auch beim Ende von Fassbinders Film. Denn, Achtung, Spoiler, wir erfahren nicht so richtig, wie Emmys und Alis Liebesgeschichte ausgeht. Das schreit nach einer Fortsetzung, vielleicht sogar einer Serie. Ich habe auch schon Ideen für mögliche Titel. Wie wäre es mit »Ein Marokkaner zum Verlieben« oder »50 Jahre danach« »Seele kann man gar nicht essen«? Ein junger Mann möchte einen neuen Haarschnitt. Hören Sie, was ihn die Friseurin fragt. Nur schneiden oder auch waschen? Auch waschen, gerne. Dann kommen Sie bitte mal hierher zu mir. Setzen Sie sich und legen Sie bitte den Kopf hier ins Waschbecken. Ich bringe das Wasser mal auf die richtige Temperatur. Ist das gut so? Ja, sehr angenehm. Prima. So, die Haare sind gewaschen. Dann dürfen Sie jetzt zum Frisierstuhl. Und ich hole noch einen Umhang für Sie. Also, wie hätten Sie die Haare denn gerne? Also am liebsten möchte ich die Seiten ganz kurz haben. Und oben muss sich gar nicht so viel ändern. Das finde ich eigentlich ganz gut so. Absolut. Finde ich auch. Dann werde ich oben nur etwas korrigieren. Und für die Seiten, kann ich da auch einen Rasierer nehmen oder soll ich lieber mit der Schere schneiden? Die Seiten dann doch lieber mit der Schere. Ganz so kurz möchte ich die dann doch nicht. Geht in Ordnung. Und? Fertig. Ich hole mal einen Föhn. Und Sie bekommen noch einen Handspiegel. Dann können Sie sich mal sehen. Sehr schön. Wunderbar. So gefalle ich mir. Ein Friseur oder eine Friseurin schneidet beruflich Haare, ändert die Farbe oder die Frisur, also den Stil, die Haare zu tragen. Zum Geschäft, in dem das alles passiert, sagt man auch Friseursalon. Was gibt es dort zu sehen? Wiederholen Sie nach dem Signal. Die Schere. Dieses Instrument zum Schneiden ist die Basis für die Arbeit als Friseur oder Friseurin. Der Rasierer. Auch mit einem Rasierer werden Haare kürzer, aber das viel schneller und für große Teile des Haars zur gleichen Zeit. Mit dieser Maschine kann man weniger genau arbeiten als mit einer Schere. Der Föhn. So werden die Haare wieder trocken. Der Föhn gibt warme Luft auf das Haar. Geschnittene Haare fliegen weg und die neue Frisur bekommt ihre Form. Das Waschbecken. Ist das so gut oder wärmer? Diese Frage hört man oft am Waschbecken. Dort bekommen die Haare Wasser und Shampoo und man darf sich über eine schöne Kopfmassage freuen. Der Umhang. Diese große, weite Kleidung geht ganz über den Körper. So wird Ihr Outfit nicht voll mit geschnittenen Haaren. Der Handspiegel. Nach dem Schneiden dürfen Sie kontrollieren, ist auch alles so, wie Sie wollten? Den Handspiegel können Sie dabei selbst in die Hand nehmen. Der Frisierstuhl. Auf diesem Stuhl sitzen Sie, der Star des Moments. Der Friseur oder die Friseurin kann ihn oft höher machen und von allen Seiten gut erreichen. In der Prüfung Deutsch-Test für Zuwanderer Sprechen Teil 2 müssen Sie über ein Bild sprechen. Die Person, mit der Sie den Test machen, wird danach Fragen dazu stellen. Simulieren Sie die Prüfungssituation. Stoppen Sie das Audio und sehen Sie sich das Bild an. Erklären Sie, was Sie sehen und erzählen Sie dazu. Sprechen Sie circa eine halbe Minute lang und benutzen Sie ein paar der neu gelernten Wörter. Nach dem Signal sprechen die Prüferin und der Prüfungskandidat und Sie hören eine Modellantwort. Kommen wir nun zu Teil 2 unserer Prüfung. Sehen Sie sich bitte das Bild an. Was zeigt dieses Bild? Ich sehe einen Friseursalon. Eine Friseurin schneidet einer Frau die Haare. Sie benutzt dazu eine Schere. Ich sehe aber auch noch einen Rasierer. Wenn es schnell gehen muss, könnte sie einen Rasierer benutzen. Die Frau sitzt auf dem Frisierstuhl und trägt einen Umhang. Hinten im Bild sehe ich auch das Waschbecken. Und an der Wand ist ein Föhn. Im nächsten Teil des Gesprächs stellt die Prüferin eine Frage. Antworten Sie nach dem Signalton. Dazu können Sie das Audio wieder pausieren. Es gibt eine Modellantwort dazu. Gehen Sie selbst gerne zum Haareschneiden? Oder machen Sie das selbst? Oder jemand zu Hause bei Ihnen? Jetzt gehe ich wieder gerne zum Haareschneiden. Auch wenn das natürlich etwas kostet. Aber in der Pandemiezeit haben wir uns selbst zu Hause die Haare geschnitten. Ich habe dafür vieles gekauft, fast wie ein Friseur. Ich hatte auch einen professionellen Umhang zu Hause. Natürlich hatte ich auch einen Föhn, einen Rasierer und eine Schere dafür. Und einen Handspiegel hatte ich auch. Nur ein spezielles Waschbecken hatte ich nicht. Und meine Familie konnte auch nicht auf einem Frisierstuhl sitzen. Trotzdem hat es Spaß gemacht und wir haben viel dabei gelernt. Lange vor dem Beginn des Internets suchte Hamburg einen Weg, Nachrichten schnell durch die Metropole zu schicken. Die Lösung ist fast wie aus einem Science-Fiction-Film. Der Spätsommer 1960 ist eine gute Zeit für Hamburg. Der Fußballverein HSV hat vor kurzem die Fußballsaison gewonnen und die Beatles spielen in der norddeutschen Metropole im Musikclub Indra ihre ersten Konzerte. Bei der Post aber macht man sich Sorgen. Mehr und mehr Autos fahren durch die Stadt. Was, wenn die Postautos bald nicht mehr durchkommen? Und das müssen sie, denn die Post boomt. 8 Milliarden Briefe pro Jahr werden in Deutschland verschickt. Und in Hamburg werden mehr als ein Drittel der Briefe in der Innenstadt verschickt. Was also tun, fragt man sich bei der Post. Das Resultat? Die Idee einer gigantischen und vor allem schnellen Rohrpost, die wichtige Postämter der Stadt verbindet. Bis zu dieser Zeit werden mit Rohrpost nur kleine und leichte Objekte wie Telegramme oder Geldanweisungen transportiert. 1853 startete die erste Stadtrohrpost in London. Sie funktionierte mit Dampfkraft, im Prinzip aber schon wie heute. Zylinderbehälter werden durch Rohre vom Start zum Zielort geblasen oder per Unterdruck angesaugt. Die erste Stadtrohrpost in Deutschland gab es 1865 in Berlin, 1887 dann in Hamburg. Am Anfang verband sie die Börse mit dem Telegrafenamt. Im Jahr 1912 waren die Leitungen der Rohrpost schon mehr als 19 Kilometer lang. Sie erreichten die wichtigsten Postämter. Im Zweiten Weltkrieg machen Bomben große Teile des Hamburger Rohrleitungsnetzes kaputt. Einzelne Teile werden sofort wieder neu gebaut. Aber die alten Rohre sind kaum 7 Zentimeter dick. Das ist inzwischen viel zu eng. Also entscheidet die Bundespost, eine Großrohrpost ist nötig, mit Rohren von 45 cm Durchmesser. Durch diese werden die Behälter aus Aluminium geschossen, 10 Meter pro Sekunde schnell, gefüllt mit bis zu 1000 Briefen. Also beginnt am 13. September 1960 der Bau einer Teststrecke. Ein Test nicht nur für Hamburg, sondern ein Modellprojekt für alle westdeutschen Städte, mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Sache läuft so gut, dass die Presse eingeladen wird. Oberpostdirektor Georg Heck schießt am 2. Dezember 1960 den ersten Behälter ab. Sein Inhalt: der Hut eines Reporters. Der Behälter kommt 350 Meter weiter an der Hamburger Jakobikirche an. Ein Erfolg. Der Bau der richtigen Strecke wird dann aber sehr schwierig. Unter der Erde finden die Arbeiter unbekannte Bunker und alte Mauern. Manchmal ist wegen der U-Bahn-Tunnel und Straßenbahngleise auch nicht genug Platz. Aber am 8. Februar 1962 sind diese Probleme kein Thema mehr. Nach rund einem Jahr Bauzeit ist die 1,8 Kilometer lange Großrohrpost fertig. Im Postcheckamt drückt Bundespostminister Richard Stücklen um 14.30 Uhr auf den roten Knopf und startet den Betrieb. 1,5 Millionen Mark hat Hamburg investiert und ist nun die erste Stadt der Welt mit einer Großrohrpost. Das ist sie für circa eine Woche. Am 17. Februar 1962 gibt es in Hamburg eine gigantische Sturmflut. Große Teile der Stadt werden überschwemmt. Heck steigt selbst in das Rohr, um die kaputten Stellen zu finden. Erst nach einem halben Jahr funktioniert die Rohrpost wieder. Im Herbst 1962 tut sie es dann endlich. Alle 20 Sekunden rast ein Behälter durch das Rohr. Und die Post will mehr. Bald werden neue Behälter für bis zu 2000 Briefe konstruiert. Insgesamt transportiert die Großrohrpost pro Stunde dann 300.000 Briefe. Expertinnen kommen, um das zu sehen. Auch aus den USA, der Sowjetunion, Israel und Südkorea. Jetzt plant Hamburg noch ambitionierter. Ein System von 133 Kilometern. Aber das Postministerium gibt dafür kein Geld. 1965 ist die Ruhrpost in Hamburg ein 4 Kilometer großer Ringverkehr und sein Betrieb wird immer teurer. Außerdem gibt es mehr Ausfälle. Die Rohrsegmente verschieben sich. Es gibt Materialdefekte. Das ist sehr teuer. 1976 ist Schluss. Diese Rohrpost war ein Versuch, sagt die Bundespost, und nicht alle Versuche klappen. Tot ist das Prinzip deshalb nicht. Bis heute gibt es keine effektivere Methode für das schnelle Verschicken kleiner Objekte. Das Bundeskanzleramt in Berlin hat eine Rohrpost. Und für die Anlage der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf, 15 Kilometer lang, ist eine Verlängerung auf 30 Kilometer geplant. Schon jetzt transportiert sie täglich ca. 3200 Gewebeproben oder Blutkonserven durch die Rohre auf und unter dem Campus. Von der Hamburger Großrohrpost ist heute aber nur noch wenig zu sehen. In der Innenstadt sind auf manchen Wegen noch ein paar kleine Deckel aus schwerem Metall zu finden, in die das Wort Post eingraviert ist. Sie waren ein Element im Tunnelsystem und wichtig für das Kondenswasser der Postrohre. Und unter einer Brücke am zentralen Rödingsmarkt gibt es noch ganze Rohre. Sie sind Teile der Anlage, aber verwendet wurden sie seit dem Bau nie. Der Tag nach einer Party in Köln. Oh je, habe ich einen Kater. Was hast du denn gestern gemacht? Karl hat Geburtstag gefeiert. Zuerst waren wir in der Kirschbar. Und danach waren wir dann noch bis 5 Uhr morgens in irgendeinem Club und haben getanzt. Da habt ihr ja richtig die Sau rausgelassen. Das kann man wohl sagen. Was machen wir denn jetzt? Wollen wir ein Bier trinken gehen? Nee, danke. Auf Alkohol habe ich jetzt echt keinen Bock. Aber weißt du denn gar nicht, was wirklich gut gegen Kater hilft? Sag bloß ein Bier. Ja, genau. Aber nur eins. Alte Katermedizin. Das wusstest du noch nicht? Also bis jetzt noch nicht. Aber nee, lass uns lieber ins Kino gehen. Eine typische Situation im Hamburger Straßenverkehr. Der hat doch einen Vogel. Definitiv. Das war eng. Zum Glück konntest du noch bremsen. Da haben wir Schwein gehabt. Wir? Ha, da lachen ja die Hühner. Er hatte Glück. Denn ich hatte grün und der hatte rot. Und trotzdem ist er einfach losgefahren. Wie der fährt. Das geht auf keine Kuhhaut. Na ja, ist ja alles noch mal gut gegangen. Also dem will ich jetzt meine Meinung sagen. Ach, lass das doch. Es ist ja nichts passiert. Aber ich hatte recht. Na und? Da kräht doch kein Hahn danach. Lass uns einfach weiterfahren. Sonst kommen wir noch zu spät. Oh nein, ich folge dem jetzt mal. Los! Bitte, was? Du fährst doch viel zu schnell. Stopp! Du machst ja noch... Eine Sau ist ein weibliches Schwein. Ein Kater ist eine männliche Katze. Und ein Hahn ist ein männliches Huhn. Mit den nächsten Alltagssätzen geht es aber nicht in den Zoo. Sie passen im ganz normalen Alltag. Wiederholen Sie nach dem Signal. Einen Kater haben. Wenn Sie zu viel Alkohol getrunken haben, fühlen sie sich oft am nächsten Tag nicht gut. Sie haben einen Kater. Die Sau rauslassen. Das bedeutet, so richtig wild feiern. Keinen Bock haben. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust. Einen Vogel haben. Wer einen Vogel hat, ist verrückt. Schwein haben. Das ist Alltagssprache für Glück haben. Da lachen ja die Hühner. So ein Unsinn, das glaube ich dir nicht. Das geht auf keine Kuhhaut. Skandal, das ist nicht zu akzeptieren. Da kräht doch kein Hahn danach. Das interessiert niemanden. Nun sind Sie an der Reihe. Sie hören Sätze und ein Signal. Danach hören Sie zwei Optionen. Welche passt im Kontext? Ergänzen Sie die richtige Antwort nach dem zweiten Signal. Danach hören Sie die Lösung. Wow, das hätte fast nicht geklappt. Schwein gehabt, Sau gehabt. Schwein gehabt. Hier, ein Espresso und eine Kopfschmerztablette. Das hilft gegen den Vogel, Kater. Das hilft gegen den Kater. Oh je. Warum möchtest du denn immer noch diesen Streit von letzter Woche besprechen? Da kräht doch kein Hahn danach. Da lachen ja die Hühner. Da kräht doch kein Hahn danach. Puh, kann dieses Sicherheitstraining nicht aufhören? Mit jedem neuen interaktiven Video habe ich immer weniger Kuhhaut, Bock. Immer weniger Bock. Was ist passiert? Warum bin ich verletzt? Wo bin ich? Als Marlina aufwacht, ist um sie herum kein Platz und alles ist dunkel. Sie kann hier nicht raus. Zum Glück hat Marlina ein Smartphone bei sich, ihre einzige Hoffnung. Der Thriller Trunk Locked In spielt im Kofferraum eines fahrenden Autos. Die junge Rucksacktouristin kann ihre Beine nicht bewegen. Nur das Handy kann sie noch bedienen. Marlinas Kampf ums Überleben, ihre verzweifelten Anrufe, ohne zu wissen, wo genau sie ist, das ist der Treibstoff der Geschichte im Kofferraum, während das Auto fährt und fährt und fährt. Irgendwann ist Marlina in Tschechien und die deutsche Polizei kann ihr auch nicht mehr helfen. Ein Film, der fast nur an einem Ort spielt und nur eine Schauspielerin zeigt, so ein Projekt ist entweder auf eine gute Art klaustrophobisch oder aber einfach nur auf eine unangenehme Art limitiert. Dass die Atmosphäre überzeugt und der Film trotzdem nicht langweilig wird, liegt auch am Schauspiel von Sina Martens. Film und Schauspielerin haben im Kontext von Thriller-Festivals schon Preise gewonnen. Eins, zwei, drei, vier. Wiederholen Sie deutsche Wörter im Beat. Konzentrieren Sie sich dabei nur auf die Aussprache. Sprechen Sie nach dem Signal. Erst Stimme. Merklich. Geflügelt. Postcheckamt. Eingravieren. Kofferraum. Wissen Sie auch, was die Wörter bedeuten? Wiederholen Sie noch einmal jedes Wort. Das deutsche Wahlsystem mit seiner Erst- und Zweitstimme ist kompliziert. Die Wörter dazu kann man wenigstens üben. Hier Ihr Ja für einen direkten Kandidaten oder eine Kandidatin. Erststimme. Erststimme. Dass Sie geübt haben, merkt man deutlich. Ihr Deutsch ist jetzt merklich besser. Merklich. Merklich. Manche Wörter können fliegen, denn wenn es fast schon alle sagen, wird es zum geflügelten Wort. Geflügelt. Geflügelt. Diesen Namen für die gute alte Post benutzen zum Glück nur noch wenige. Sagen Sie es also nur für die Übung. Postcheckamt. Postcheckamt. Manche Wörter sind so schön, man möchte sie mit einem Werkzeug in etwas Hartes eingravieren. Eingravieren. Hier hinten im Auto ist mal mehr und mal weniger Platz. Ein ganzer Raum in einer Wohnung ist er nämlich nicht, der Kofferraum. Kofferraum. Prima. Sie haben jedes Wort mindestens einmal gehört und laut gesagt. Die nächste Übung funktioniert genau anders. Sie lesen das Wort und hören ein Signal. Zuerst sprechen Sie das Wort einmal selbst aus, dann hören Sie die Lösung. Merklich. Postcheckamt. Geflügelt. Erststimme. Kofferraum. Eingravieren. Und fertig. Wunderbar. Danke, Dasha. Danke dir, lieber Peter. Dann hören wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder auf Deutsch Perfekt Audio. Sehr gerne. Tschüss.